Die Land. Ich baller Tee und dann in den Jungs an der Wand. Die Stadt guck am Blatt, ich verdien bloß daran. Wir hab nie was anders echt. Du findest diese Rapper schlecht. Menno, Menno, ungerecht. Ich nehm mit mir ne Freundin weg. Schnelligkeit, Bündchen, Küm oder Bags. Ich so an der Egg und vercheck like Alex. Kommst nicht in der Buschen, den Daumen, was du ex. Kommst nicht in der Buschen, den Daumen, was du trägst. Skill zu blieben, kommt nicht von. In der blieben lebenslang. Bursin oder Bäckermann. Stell die Lika, sag dann an. Dia, Dialektro. Dia, Dialektro. Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro. Pern in der Tus, Mäul über los, Hus, Dich, Lech, Brot, Dummer, Krot, Öl, Andot, und es lang, geil, Rube, und Buden, ob es Rohrplan, Maschine, aber Rohr, Spinsch, die Laserplot. Dancen, das Guide, und im Leben, und do, fixe Anloch, ob Bock, Kribbe, wie in die Fote, die in alles eben, wackel, das ist 50 Brot. Malle ist Brot, da, der Rappen mit Brot. Jökeln, Pin, Piedel, Mors, oder Puss, ich vernögt die in Leben, und lef in, so's im Bruce. Geile Index, auf, im Plattdeutschen Beat. Gangster, Rips, auf, nicht gut, der Kids, aus dem Ski. Bin noch lang, nicht, was, mal für Tüdel, war nur Grot. Heavy, ist Wasser, voll, langsam, komisch, no, fix, noch zwei Lines, Spin. Und der Münne, Crew, Pelzi, Pelz, wo geil, nur mal gut, aber gut. Grüß Dialektro. Vier Dialektro, don zu Dialektro, don sie mit Dialektro. Im Wanser Dialektro, auf der Wiesen Dialektro. Schickeria Dialektro, Kirbier Dialektro. Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro.